Salam. Non. Ich bräuchte Ihre Hilfe. Ich spreche kein Arabisch und frage mich, was da auf dem Transparent auf dem Platz des 14. Januar steht. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme et femme ensemble pour construire l'avenir. Pour construire l'avenir promesse. Mann und Frau gemeinsam, um die versprochene Zukunft zu bauen. Und warum haben Sie das Transparent da aufgehängt? Pour tout le monde voir. Damit jeder es sieht. Pour tout le monde. Oui, mais qu'est-ce que ça signifie? C'était qui? C'est pour nous. Ça veut dire l'homme et la femme ensemble pour construire l'avenir et promesse. D'accord? Ouais. C'est-à-dire ensemble, together. Woman. Yeah. D'accord? Ouais. Ich habe verstanden. Ich frage mich trotzdem, wer es da hingehängt hat. Vielleicht eine Organisation. Frauen, die lesen, sind gefährlich. Enzyklopädie der Frau im Islam. Haben die Tunesierinnen eine Geschichte? Der weibliche Islam. Berühmte Tunesierinnen. Die tunesische Frau zur Zeit des Kolonialismus. Islamischer Feminismus. Tunisian Girl, eine Bloggerin im arabischen Frühling. Die Frau und die Zukunft des Mannes. Bon, Madame Jabez, c'est ce qu'on dit, Jabez. Alors, j'ai vu, vous avez beaucoup de livres sur la situation des femmes, sur les droits des femmes. Ich habe gesehen, dass Ihr Schaufenster voller Bücher über Frauen ist. Warum? Oui, c'était la fête de la femme il y a quelques jours et on a ressenti en fait que les femmes étaient le grand sujet du moment d'actualité, donc forcément. Es war der internationale Tag der Frauen und da sich unsere Buchhandlung auf der Avenue Bourguiba befindet, lag es nahe, Bücher von und über Frauen auszustellen, in der Hoffnung, dass wir das bald nicht mehr nötig haben. En espérant que dans l'avenir on n'ait plus jamais besoin de faire ce genre de présentation justement. Nous en tout cas dans notre librairie on ne l'a jamais fait. Ça fait plus de 20 ans moi que je suis dans la librairie. Et j'ai toujours pensé que on avait pas besoin de cette fête, que c'était un petit peu ridicule. Wir haben das noch nie gemacht. Für mich hatte der Tag der Frau bislang keine große Bedeutung. Aber dieses Jahr hatten wir zum ersten Mal das Gefühl, dass wir dafür mobilisieren müssen, dass das Thema wichtig ist und um Rückschritte zu verhindern. Et pour éviter justement ce retour en arrière et cet obscurantisme qui a l'air de vouloir s'installer. Es gibt viele Bücher über die tunesischen Frauen, denn wir sind anders als die übrigen arabischen Länder, die eine andere Geschichte und Kultur haben. Nur weil wir muslimisch geprägt sind, müssen wir nicht alle arabischen Traditionen übernehmen. Je dirais des autres arabes de la région de la péninsule arabique, c'est pas parce qu'on est musulman qu'on doit forcément s'adapter aux traditions de la péninsule arabique. On est musulman, on est tunisien. On est maghrébin, on est méditerranéen, on a des origines qui viennent de Turquie, d'Espagne, d'Italie, de France, de Suède, puisqu'on a eu même les Vikings en Tunisie. On a subi tout. Wir sind muslimisch, wir sind tunesisch, wir sind maghrebinisch, wir sind mediterran, wir sind geprägt von der Türkei, von Spanien, Italien, Frankreich, Schweden, denn sogar die Wikinger waren in Tunesien. Wir haben was von all diesen Kulturen, auch von der arabischen, aber unsere Identität ist vielseitig und wir lieben sie. Wir sind offen und gastfreundlich, Am Mittelmeer überschneiden sich viele Kulturkreise und das müssen die Tunesier bewahren. Wir haben unsere eigene Interpretation des Islam, die anders ist als der dunkle, extremistische Islam. Den wollen wir nicht haben. Mais on a notre propre interprétation de l'islam, qui est différente de l'islam wahhabite, qui est différente de cet islam extrémiste, obscurantiste. On n'en veut pas. Man sieht das Kopftuch immer häufiger auf der Straße, aber nicht alle Frauen mit Kopftuch wählen El Nahda. Le port du voile ne donne aucun renseignement sur la manière dont les femmes réfléchissent. Das Tragen des Kopftuches sagt überhaupt nichts darüber aus, wie die Frauen denken. In der Öffentlichkeit wird man Frauen mit Schleier treffen, die sagen, mit El Nahda habe ich nichts zu tun. Les voiles que nous voyons, peut-être pas le niqab. Le niqab, c'est politique, c'est récent, c'est l'année dernière. Das Kopftuch, mit Ausnahme des Ganzkörperschleiers, den man erst seit den letzten Wahlen sieht, existiert schon länger. Seit Jahren gab es polemische Debatten darüber. Mais le voile, c'est beaucoup plus ancien, la lutte est beaucoup plus longue. Il y a eu beaucoup de polémiques depuis des années. Parce que malheureusement, le voile a été pendant des années considéré comme étant un voile islamiste. Leider wurde das Kopftuch jahrelang von der Regierung als Symbol des Islamismus gesehen. Frauen mit Kopftuch wurden diskriminiert. In gewisser Weise handelt es sich nun um eine Art Revanche an der alten Diktatur. Donc, c'est quelque part une revanche par rapport à toute l'oppression et la dictature qui a été pratiquée contre ces femmes-là. Nous pensons que le voile est le résultat de tout un travail idéologique. Wir sehen das Kopftuch als Ergebnis einer ideologischen Kampagne, die nicht nur von Nahda ausgeht, sondern von allen Medien der arabischen Welt, die immer wiederholen, die Frau müsse sich bedecken. Es braucht viel Zeit, um den Frauen klarzumachen, dass das Kopftuch keiner anderen Logik folgt als der Kommerzialisierung des Körpers. Porter le voile ne fait pas la différence entre la marchandisation du corps de la femme et de la dénuder dans toutes les actions de marketing. Je vais te donner une appréciation d'une ancienne féministe, si tu veux, une ancienne militante démocrate féministe. Aus Sicht einer alten Feministin, als Mitgründerin der demokratischen Frauen und als Zeitzeugin kann ich dir gar nicht sagen, wie glücklich wir waren, als die Ereignisse passierten. Je ne peux pas te décrire le bonheur qu'on a senti les jours les événements, pendant les événements. Nous avons été nous autres, les anciens, disons les gens qui ont qui connaissons la rue, la manifestation, l'opposition, les détentions, les prisons. Nous avons vécu tout le temps de sous Bourguiba et sous Ben Ali en étant assimilables à des parias. Tu sais, wir, die ältere Generation, wir kennen Demonstrationen, die Straße und auch das Gefängnis. Wir haben die Zeit unter Bourguiba und Ben Ali als Außenseiter der Gesellschaft erlebt, die unterdrückt wurden. On avait cette impression qu'on était les seuls, les quelques dizaines, les quelques centaines, qu'on était pratiquement les seuls à nous cogner contre ce mur. D'accord? In den ganzen Jahren dachten wir allein zu sein, allein an der Wand zu stehen. Unter Ben Ali gab es viele Aktivisten, aber man kannte sie nicht. Notre génération ne se connaissait pas du tout, sauf quelques rares exceptions. Il y a eu des femmes comme Radia Nasraoui, comme Siham Ben Sedrine, qui sont célèbres à Tunisie et ailleurs. Man kannte die berühmtesten, aber nicht all jene, die Demütigungen erfahren haben. Qui ont subi les affres des vexations. Et donc, pendant la Révolution, d'avoir vu cette unanimité, d'avoir vu ces jeunes, sortir et crier les mêmes choses que nous avons criées pendant des années. On était le visage tous les jours inondé de larmes, on était dans la rue, on était dans un état second. On ne croyait pas nos yeux. Es war überwältigend, während der Revolution die Jungen zu sehen, die auf die Straße gingen und das Gleiche forderten wie wir. Wir waren zu Tränen gerührt. Wir konnten es nicht glauben. Wir haben die Gesellschaft neu entdeckt. Diese Jugendlichen mit ihrem Wissen und Zielen. Ein Wunder, dieser Mut und diese Zielstrebigkeit. Die Forderung nach Freiheit zu sagen, das wollen wir nie mehr. Ich kann dir gar nicht beschreiben, wie wir die Tage der Revolution erlebt haben. Wir konnten es nicht fassen. Wir waren überglücklich. Die Gesellschaft hat sich uns neu gezeigt. Cette Détermination a plus jamais ça. Ça, on l'a vécu, on était... Je ne te dis pas comment nous avons vécu les jours de la Révolution. Je ne te dis pas. On ne croyait pas nos yeux. On était inondés de bonheur. On était portés comme ça par ces jeunes, par... La société s'est révélée à nous comme jamais on l'a connue. Comme jamais on l'a connue. Tunis, elle a besoin de toutes ces femmes et ces hommes pour réussir cette révolution, c'est ça. Ok ? C'est bien, non ? Oui. J'ai commencé par être militante politique dans un parti de gauche parce que je sentais que la démocratie et la justice sociale n'existaient pas dans le pays et qu'il fallait militer dans ce sens-là. Mais étant féministe de nature, si vous voulez, ich wurde politische Aktivistin in einer linken Partei, weil ich dachte, dass in diesem Land Demokratie und soziale Gerechtigkeit nicht existierten und dass man dafür kämpfen muss. Aber da ich quasi von Natur aus auch Feministin bin, merkte ich, dass die Anliegen der Frauen in der Partei damals kein Thema waren. Obwohl es eine kommunistische Partei war, die Anliegen der Frauen im alltäglichen Leben waren zweitrangig. Par rapport aux femmes, par rapport aux militantes même du parti. Elles étaient souvent en seconde place. Die Organisation wurde 1989 gegründet. Sie war aber bereits zuvor aktiv, und zwar im Kulturzentrum Tahrhadet. C'était le club culturel Tahrhadet. Et le nom de Tahrhadet, il est significatif pour nous en Tunisie. Der Name des Clubs hat in Tunesien eine große Bedeutung, denn der politische Aktivist Tahrhadet hat bereits 1930 gefordert, Frauen als gleichberechtigte Bürgerinnen zu behandeln. Das war damals revolutionär. Femmes leurs droits de leur permettre d'exercer une activité économique et c'était une vraie révolution dans le pays en 1930. Also der Frau steht ebenso wie dem Mann dasselbe Recht zu, die schönen Dinge im Leben, sowie die Freuden, die es bereithält, zu genießen. Der Schleier macht es der Frau unmöglich, den Sonnenschein zu genießen, Sport zu treiben und während der Jahreszeiten sich an der Natur zu freuen. Tahrhadet, il est célèbre dans la pensée réformiste tunisienne. Il a écrit un ouvrage extrêmement célèbre qui s'appelle Notre femme dans la législation islamique et dans la société. Tahrhadet schrieb in den 30er Jahren ein sehr bekanntes Werk, Die Frau in Gesetz und Gesellschaft. Das Buch ruft zur Befreiung der Frau aus der traditionellen Gesellschaft auf. Il y avait quand même dans la lutte contre l'impérialisme, contre le colonialisme français, il y avait des associations de femmes. Schon während des Kampfes gegen den Kolonialismus und Imperialismus gab es Frauengruppen, die zwar vor allem gegen den Kolonialismus kämpften, aber auch feministische Ansichten vertraten. Der 8. März wurde bereits in den 40er Jahren gefeiert. Und wenn man vom Feminismus in Tunesien spricht, darf man die Frauen dieser Zeit nicht vergessen. Le 8 mars a commencé à être fêté déjà dans les années 40. Donc quand on parle de féminisme en Tunisie, on ne peut pas oublier ces femmes qui ont milité très tôt. Ces femmes-là sont sorties dans les années 20 déjà, les années 24, les années 29, il y a eu deux grands incidents où des femmes sont allées dans ces réunions publiques, des réunions culturelles. Diese Frauen sind bereits in den 20er Jahren aufgetreten. 1924 und 1929 gab es zwei größere Vorfälle in der Medina bei der großen Moschee. In den Kulturzentren waren auch Frauen dabei. Und an zwei Abenden kamen die Frauen verschleiert zu einer Veranstaltung. Das war nicht der Schleier der extremistischen Islamisten. Er sah anders aus. Arme und Gesicht waren frei. Über diesen Schleier hatten sie einen kleinen Gesichtsschleier, der nur die Augen freiließ, und dann fingen sie an, Stück für Stück die Schleier auszuziehen, vor versammelter Mannschaft. Sie hatten was drunter und waren nicht nackt. Aber es gab einen immensen Aufstand im Saal, eine hitzige Debatte in der Presse. Die Frauen hatten die alte patriarchale Ordnung in Frage gestellt. Et puis on a laissé le visage, etc. Et puis on a commencé à remettre en question le sefsari, tout le voile, tout le sefsari. Et en pleine séance, elles ont pris la parole et elles ont enlevé leur voile. Elles avaient un manteau, elles avaient quelque chose de... Elles ont enlevé leur voile et ça a fait un immense tollé dans la salle. Et donc ensuite, il y a eu des débats sur la presse, des polémiques à n'en plus finir. C'est dire que donc, cette remise en question de l'ordre patriarcal ou de l'ordre familial ancien s'est faite aussi par le bas. Bourguiba a promulgué le code du statut personnel. Bourguiba hat das Personenstandsgesetz eingeführt. Ein Gesetz, um das die tunesische Frau in der arabischen Welt beneidet wurde. Denn es beinhaltet das Verbot der Polygamie. Und nun fingen die Frauen an, wahre Bürgerinnen zu werden. Dank der modernen Politik Bourguibas hatten die Frauen Recht auf Bildung, Zugang zur Arbeit und sie konnten den öffentlichen Raum einnehmen. Commencer à être citoyenne. Je dis bien commencer. Grâce à la politique moderniste de Bourguiba, grâce au code du statut personnel, les femmes ont pu avoir accès aux études, plus tard au travail. Et nous considérons que les femmes ont pu envahir beaucoup l'espace public. Tunesien, 13. August 1967. Es ist der Tag der Frauen. Wir haben uns für eine Dokumentation in Tunesien entschieden, weil es hier eine starke Emanzipationsbewegung der Frauen gibt, die für den Maghreb, ja für den ganzen Islam außergewöhnlich ist. Und hier sehen wir den Präsidenten Habib Bourguiba, der die Polygamie entgegen der Tradition verboten hat, der das Gesetz des Personenstatus entworfen hat, das die Bevormundung der Frau durch ihren Ehemann verbietet. Der Staatschef fordert, dass die Frau dem Mann gleichgestellt ist. Née très sensible au spectacle de l'injustice, de l'inégalité, des humiliations. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé dans ma carrière de combattant pour la liberté de mon pays. Ich bin sehr empfindlich, wenn es um Ungerechtigkeit, Diskriminierung oder Erniedrigung geht. Das ist es, was mich im Kampf für die Freiheit meines Landes angetrieben hat. Au-dessous des hommes qui étaient victimes de Regime kolonial, il y avait les femmes. Aber mir wurde klar, dass nicht nur die Männer unter dem Kolonialismus gelitten haben, sondern auch die Frauen Opfer einer langen, schrecklichen Tradition waren. Qui provient de vieilles habitudes, de traditions. Bourguiba était un immense leader, mais c'est aussi un dictateur et il a frayé la voie à la dictature de Ben Ali. En fait, la dictature de Ben Ali n'est pas tombée du ciel. Bourguiba war ein großer Politiker, aber auch ein Diktator. Er hat den Weg für die Diktatur Ben Alis vorbereitet, die nicht vom Himmel gefallen ist. Sein Wunsch, eine totale Partei zu schaffen, die alle Organisationen umfasst, brachten ihm Ärger mit der Zivilgesellschaft und Organisationen ein. Deswegen hat die Linke bereits in dieser Zeit gegen Bourguiba gekämpft. Des boires avec la société, a eu des problèmes avec la société civile, avec les associations, avec les partis, etc. Et c'est pour ça que les générations de la gauche tunisienne qui ont commencé la lutte contre cette dictature ont beaucoup souffert déjà du temps de Bourguiba. المرأة التونسية la femme tunisienne مدركة وواعية مدركة consciente et واعية consciente بدورها à sa tour ومكانتها في المجتمع dans la société. La femme tunisienne est consciente de sa place dans la société tunisienne. Die tunesische Frau kennt ihre Stellung in der tunesischen Gesellschaft. Certainement. Sicher. Die tunesische Frau behauptet sich ohne Zweifel. La tunisienne s'impose. Il n'y a pas de doute. Les activistes féministes sont des femmes qui sont militantes, qui ont été militantes la plupart du temps, qui ont été militantes dans les rangs du mouvement étudiant qui est célèbre en Tunisie aussi. Viele der feministischen Aktivistinnen hatten an der Studentenbewegung der 70er Jahre teilgenommen und haben diesen Zeitgeist aufgenommen, der kulturell und intellektuell stark vom marxistischen Denken beeinflusst war. Et intellectuel qui était très fortement inspiré de la pensée marxiste. Il ne suffisait plus de s'organiser. Den Frauen wurde bewusst, dass sie sich zusammenschließen und organisieren mussten, denn auch in den Parteien und den Gewerkschaften herrschte eine Macho-Kultur. Pour l'essentiel machiste. Donc on avait senti qu'il fallait s'organiser dans des structures spécifiquement féminines. Pour essayer de développer une réflexion. Que voulons-nous? Qui sommes-nous? Pourquoi est-ce qu'on se met à part pour réfléchir? Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce que les hommes doivent exister avec nous? Doivent être, etc. Tout ça a été soumis à une immense réflexion. Avec les mêmes visions, les mêmes projets. Die Frauen beschlossen, zwei Organisationen zu gründen. Eine sollte sich um Forschung und Bildung kümmern, die andere sollte politisch aktiv werden. Die eine heißt Organisation der Frau für Forschung und Entwicklung und wir nennen uns die demokratischen Frauen. L'Association tunisienne des femmes démocrates, nous considérons que nous sommes plutôt une association de positionnement politique, de mobilisation. Et qui ce club existait dans la ville, dans la banlieue européenne. Oui. Vielleicht sollten wir doch versuchen, einen ruhigeren Ort für die Aufnahme zu finden. Ich weiß nicht, ob wir ins leere Restaurant da gehen dürfen. On va essayer. Ouais. Si c'est pas fermé à clé, je sais pas. Bonjour. Wir machen gerade eine Aufnahme fürs Radio. Gibt es hier irgendwo einen ruhigen Ort, wo wir uns hinsetzen können? C'est très gentil. Oui, c'est très très gentil. Merci beaucoup. Là, je suis là, madame, et je suis là pour essayer de faire passer. Oui, ça fait une radio. Wir fassen nichts an. Tunesien ist einfach super. Das überrascht mich jetzt auch. Oft sind sie misstrauisch und wegen der Sicherheit besorgt. Er hat uns vertraut. Wir sind zwar keine Salafisten, aber im Moment hat jeder Angst. Ils ont peur. Ils ont peur. Maintenant, ils ont peur. On a une allure pas de salafiste, mais ils ont peur. Ils ont. Tout le monde a peur. Partout dans les pays du printemps arabe, les islamistes ont progressé. Alors faut-il s'en inquiéter? Les libertés vont-elles reculer? Va-t-on vers des sociétés plus conservatrices, plus religieuses et plus machistes? Nous ouvrons le débat. Les Tunisiens sont de plus en plus nombreux à se poser la question, inquiets autant que surpris par l'instrumentalisation de leur religion à des fins politiques. Au port du voile intégral en cours et la construction d'une mosquée dans l'enceinte de la faculté. Pour eux, c'est un premier pas vers une application stricte de la charia, la loi islamique. Dans le village, certains n'osent plus sortir de chez eux. Boire de l'alcool, refuser d'aller à la mosquée, provoquerait les foudres du groupe salafiste. La Tunisie est un pays où il y a les droits des femmes depuis 1956, il y a des droits, il y a le mariage civil. In Tunesien gibt es bereits seit 1956 Frauenrechte. Es gibt das Ehe- und Scheidungsrecht, Geburtenkontrolle und das Recht auf Abtreibung. Aber nach der Revolution haben die Islamisten diese Fortschritte instrumentalisiert. Sie behaupten, die Feministinnen seien Verbündete der Diktatur gewesen. Das stimmt natürlich nicht. Aber da sich Ben Ali mit den modernen Frauenrechten gebrüstet hat, werden die Feministinnen heute angegriffen. Et que c'était une des choses qui faisait que Ben Ali disait, mais regardez, la Tunisie est moderne, il y a des droits pour les femmes, etc. C'était sa vitrine, le féminisme. Donc aujourd'hui, les féministes sont attaquées par les islamistes. Bonsoir à tous. Le printemps a été arabe, on connaît évidemment l'expression. L'été, lui, semble islamiste et ce sont les femmes, notamment les femmes tunisiennes, qui craignent d'en payer le prix fort. Les Tunisiennes, elles sont de retour dans la rue. C'était le cas la semaine dernière, notamment moins de 2 ans après la révolution de Jasmin, contre un projet de constitution qui rognerait leurs droits. Certaines personnes, certains courants politiques avaient soulevé l'idée de constitutionnalisation du code du statut personnel. Nous, féministes, avons refusé cette idée. Einige Politiker möchten das Personenstandsgesetz in die neue Verfassung aufnehmen. Wir Feministinnen haben das abgelehnt. Wir möchten in der neuen Verfassung Fortschritte für die Frauenrechte. Es soll weder einen Status quo noch einen Rückschritt geben. Parce qu'il serait un retour en arrière par rapport à la situation réelle qu'occupent les femmes aujourd'hui dans la société. Nous, après la révolution, nous aspirons à de nouvelles avancées, pas à reculer en arrière, ni à préserver les acquis d'hier. À la sortie également. Cette journée évidemment est très importante parce qu'elle s'inscrit dans la volonté de la société civile de participer au débat sur la Constitution. Der heutige Kongress ist wichtig, denn er zeigt, dass sich die Zivilgesellschaft an der Debatte um die neue Verfassung beteiligen will, die seit letztem Jahr ausgearbeitet wird. Au lendemain des élections, nous avons soutenu la société civile dans ses efforts. En fait, les droits de la femme dans la Constitution, c'est une bataille aujourd'hui en Tunisie. Pourquoi c'est une bataille? Parce qu'on a déjà nos acquis juridiques qui sauvegardent les droits de la femme, des acquis exceptionnels, notamment par rapport au monde arabe en général. Die Rechte der Frauen in der neuen Verfassung sind in Tunesien umkämpft. Wir haben Erfolge erreicht, die in der arabischen Welt und im Vergleich zu einigen europäischen Ländern außergewöhnlich sind. Aber mit dem Aufkommen der religiösen Strömungen, insbesondere der Partei El Nada, laufen wir Gefahr, diese Rechte zu verlieren. Eh bien, voilà le principe de l'égalité entre hommes et femmes est aujourd'hui mis en cause par ce terme absurde et bizarre qui est la complémentarité. Die Gleichheit von Mann und Frau wird in Frage gestellt durch diesen absurden und merkwürdigen Begriff der Komplementarität. Wir fragen uns, warum man den Begriff Gleichheit nicht übernehmen kann. Es ist eine juristische Zäsur, durch die die Rechte der Frauen eingeschränkt werden. Ce principe et à ouvrir une brèche juridique via la Constitution pour minimiser les droits de la femme. Et moi, personnellement, en tant qu'avocate, Als Anwältin sage ich Ihnen, da Tunesien alle internationalen Abkommen der Menschenrechte unterzeichnet hat, inklusive dem Abkommen der Rechte der Frau, muss die Verfassung in Tunesien diese Abkommen berücksichtigen. So können die Frauenrechte geschützt werden. Es ist absurd, dass die religiöse Partei El Nada sich momentan von diesen Abkommen lösen will. Damit muss man aufhören. Livrer une autre bataille dans le sens d'insérer ces conventions internationales au sein de la constitution tunisienne. Voilà, ce qui est absurde que le parti religieux de Ennahda, il défend actuellement le droit aux ex-prisonniers à l'indemnisation sur la base des conventions internationales. Donc il faut arrêter avec ce discours de double vitesse. Donc il s'agit de constitutionnaliser les droits des femmes comme étant des droits intégrants aux droits humains. Die Rechte der Frauen müssen als integraler Bestand der Menschenrechte in die Verfassung aufgenommen werden. Qui vont de soi, si Habib Khedr, le rapporteur général de la constituante, der oberste Verfassungsrichter hat auf einer öffentlichen Kundgebung gesagt, kann man die Frau wirklich als Mensch bezeichnen? Sie wagen es im 21. Jahrhundert, diese Frage zu stellen. Au 21e siècle, on ose encore soulever les questions de cette façon. Quand je vous dis que le 13 août, am 13. August waren tausende Frauen in Tunesien auf der Straße. Du statut personnel. Dans la rue étaient des milliers de femmes à Tunis, à Bizerte, à Jendouba, au Kef, à Sfax, à Sousse, à Monastir, à Djerba, à Jarzis, des localités où nous n'avons, nous, en tant qu'association, les féministes en général, n'ont jamais mis les pieds. Ça veut dire que la femme a les yeux bien, bien ouverts et qu'elle n'est pas prête à revenir en arrière. Au contraire, qu'elle vise loin devant elle. Es gab Demonstrationen an Orten, an denen wir als Organisation nie zuvor waren. Der 13. August hat gezeigt, dass die Frauen in Tunesien ihrer Situation bewusst sind und dass sie bereit sind, für ihre Rechte auf die Straße zu gehen. Immédiatement après, ils ont dit: Mais qui vous dit que nous sommes contre l'égalité? Féminisme islamique. C'est ce que les Occidentaux, les Américains en particulier, veulent nous mettre en tête. Nous considérons que c'est de l'hypocrisie, tout simplement. Parce que le féminisme islamiste, den islamischen Feminismus wollen uns die Westler und Amerikaner immer einreden. Wir denken, das ist Heuchelei. Denn wenn der islamische Feminismus es nicht schafft, Frauenrechte als Bestand der Menschenrechte zu sehen, dann ist es kein Feminismus, so wie es auch keinen moderaten Islamismus gibt. Wir haben gesehen, was die Islamisten im Iran, in Afghanistan und Algerien getan haben, und wir sind nicht bereit, diese schreckliche Erfahrung auch in Tunesien zu machen. Nous avons vu ce que les islamistes ont fait en Iran. Nous avons vu ce qu'ils ont fait en Afghanistan. Nous avons vu la guerre et tout le sang qui a coulé en Algérie. Nous ne sommes pas prêts, Tunisiennes et Tunisiens, à refaire cette expérience. C'est une expérience douloureuse. Nous militons pour que ça ne se fasse pas en Tunisie. Pas de féminisme islamiste. Die Zukunft wird nicht leicht. Aber was wir aus dem 14. Januar gelernt haben, ist, dass wir enormes Potenzial haben, das wir nutzen müssen. Und dass man immer achtsam sein muss. Qu'il faut judicieusement orienter et qu'il faut toujours avoir les yeux ouverts. La Tunisie va pas perdre sa modernité comme ça d'un coup. Tunesien wird seine Modernität nicht plötzlich verlieren, aber man muss die schleichenden Veränderungen der Gesellschaft durch die Salafisten beobachten. Ces actions violentes des salafistes qui font, c'est-à-dire quand tout est pris pour une provocation. Denn wenn alles als Provokation wahrgenommen wird, dann hören die Frauen zuerst auf, einen Minirock zu tragen, dann zeigen sie kein Dekolleté mehr und schließlich tragen sie das Kopftuch. Wir dürfen den Salafisten nicht den kleinsten Raum überlassen. Laisser prendre déjà même un peu de terrain. Il faut rien laisser passer. Fait que dire et recevoir la gifle chaque fois qu'on disait liberté ou qu'on disait liberté de la presse, liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté d'association. Allô ? Là, allô ? Oui, j'arrive. 5 minutes et j'arrive. D'accord, j'arrive. 5 minutes et j'arrive. On est émerveillés. Wir waren erstaunt. Tunesien war lebendig. Man hat uns in den Jahren zermürbt, aber der Geist war lebendig geblieben. Tunesien ist lebendig, tolerant, fordernd, jung. Die Zukunft wird schwierig. Aber die Jugend hat gezeigt, dass man hoffen darf und schützen müssen, was die Revolution eingefordert hat. Avec cette jeunesse tellement et nous la partie va être difficile, la suite va être difficile, mais il faut dire que ce que les jeunes ont montré, c'est permet de garder l'espoir. Der Revolution unter den Schleier. Ein Feature über feministische Bewegungen in Tunesien von Katrin Dietrich. Es sprachen unter anderem Mireille Dujardin von der Association des Femmes Tunisiennes, Fatia Hisem von der Association des Femmes Démocrates, die Filmemacherin Nadia Elfani, die Rechtsanwältin Nezia Boudib, die Buchhändlerin Selma Jabez. Weitere Sprecherinnen: Eva, Luciano, Sunja, Michel und Joko. Thank you.